Deutschlandfunk Feature. Wenn man das so ganz platt formulieren möchte, dann stehen wir hier gerade im Zentrum der Macht. Beim Lobbying ist, glaube ich, einiges ganz wichtig, dass man also die Beziehungen und die Kontakte schon aufbaut im Vorfeld, bevor man wirklich was braucht. Hier laufen die Fäden von Politik, Medien und Wirtschaft zusammen. Wir stehen hier vor dem Bundespresseamt. Von hier gehen quasi die Nachrichten der Bundesregierung raus in die Welt. Verbände wollen immer was von den Politikern. Die Lobby im Vorraum der Macht. Feature von Lorenz Schröter. Die Interviewanfragen an 5 Bundestags- und Europaparlamentsabgeordnete waren kaum verschickt. Da kam die erste Zusage und alle weiteren noch am gleichen Tag. Ich war damals umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Marco Bülow. Und wir haben uns mit dem Thema stark auseinandergesetzt, als es noch nicht so im Fokus war. Es ging um Klimapolitik. Wir konnten mal frei von Lobby, wirklich mit Experten und haben uns aber auch die Wirtschaftsseite, wir haben uns eigentlich alle Seiten angehört und haben dann für uns beschlossen, ja, wir wollen da gucken, ob es Testfelder gibt. Marco Bülow ist Bundestagsabgeordneter der SPD, aber aus der Fraktion ausgetreten. Das lief alles ganz gut, bis dann wirklich die Wirtschaft aufgewacht ist. 2 Energiekonzerne, die praktisch nicht nur so ein Pilotprojekt machen wollten. Die wollten natürlich, dass sie da richtig Geld reinbuttert, also dass die Bundesregierung oder der Steuerzahler sozusagen richtig Geld dafür gibt und dass eben die Risiken auch dann der Staat zu halten hat und nicht die Unternehmen. Und da wurde es dann klar Lobby dominiert. Dann haben auf einmal Abgeordnete, die vorher nie was damit zu tun hatten, standen dann auf der Matte. Und dann wurde das, was wir in der SPD eigentlich schon beschlossen hatten, auch umgekippt wieder. Wir mussten dann ja auch mit dem Koalitionspartner, das war eine große Koalition, auch zu der Zeit, mit dem Koalitionspartner reden, mit dem wir uns nicht einigen konnten. Dann haben die Minister sich geeinigt und die haben dann ein Vorhaben gemacht, was sozusagen all unsere Risiken weggewischt hat. Und dann ist aber das Gesetz doch nicht zustande gekommen, weil dann nämlich nochmal eine andere Lobby ins Spiel kam und das war die Bauernlobby damals, die nämlich auf einmal erkannt hat, dass die Felder, weil das muss ja gelagert werden, es muss verpresst werden, es geht durch Ländereien durch, wenn dann Bürgerbewegungen entstehen und so weiter, dass das alles auf ihrem Land passiert. Und die Bauernlobby ist dann hellhörig geworden und die hat dann im Handstreich dafür gesorgt, dass es gar kein Gesetz gab. Marco Bülow engagiert sich nun als Einzelkämpfer gegen den Einfluss der Lobbyisten. Die sitzen im Prinzip in den Cafés, die sitzen vor den Ausschüssen, die klopfen auch an die Tür, natürlich meistens mit Anmeldungen. Also ich habe das ja selber erlebt, wenn man in den Bundestag kommt, würde ich mal so sagen, hat man in der Regel 20, 30 Lobbykontakte pro Woche. Einer der wichtigsten Verbände ist der Bauernverband. Das würde fast kein Abgeordneter wagen, dann nicht dran zu gehen. Und der ruft nicht nur an, der lädt ein. Ich habe das auch ein paar Mal erlebt, wenn man es nur eingrenzt oder begrenzt Lobbykontakte, dann ist auch schnell der Fraktionsvorsitzende oder die Fraktionsspitze da und drängt einen nahezu dazu, diese Kontakte anzunehmen. 120 Vertreter von Verbänden haben Hausausweise für das Paul-Löbe-Haus in Berlin, einem der Bürohäuser der Parlamentarier. Das heißt, sie haben ständigen Zugang zu den Mitgliedern des Bundestages. Hier arbeitet die SPD-Abgeordnete Nina Scheer. Das Schlechteste für Lobbyismus ist ja eigentlich, wenn offenkundig wird, dass man da einfach ein eigenes Interesse verfolgt. Der geschickte Lobbyismus, der suggeriert, dass es ein öffentliches Interesse ist. Sie zeigt auf einen Stapel handschriftlich unterzeichneter Postkarten eines Energieunternehmens. Die Mitarbeiter baten sie, ein bestimmtes Gesetz abzulehnen. Das waren Zuschriften, wie man sieht, sehr einheitlich vorbereitete. Als es um Fracking ging, als es um eine Regelung ging, die bei uns anstand, Fracking zu unterbinden. Und da gab es eben auf einmal diese Postkartenzuschrift, also Absender ist ExxonMobil. Und da sollte einfach suggeriert werden, wie viele Arbeitsplätze da in Gefahr sind. Die viel gefährlicheren Einflussnahmen empfinde ich eigentlich nicht unbedingt das, was uns im Postkasten landet als Abgeordnete, sondern was in Richtung öffentliche Meinung manipulativ erzeugt wird. Und wenn man dann eben zum Beispiel diese ganzseitigen Anzeigen immer wieder macht, die dann nicht unbedingt von einem speziellen Unternehmen gezeichnet sind, wo man dann auch noch ein offenkundiges Interesse herleiten könnte, sondern wo dann zum Beispiel so ein Institut Neue Soziale Marktwirtschaft hintersteht, die uns übrigens auch immer noch ein schönes Weihnachtsgeschenk übermittelt, aber also so ein Becher. Sie sind eben auch offenbar immer noch so ein verlängerter Arm von Unternehmen, die dann nicht unbedingt erkennbar sind. Und dann werden eben politische Statements gesetzt, die häufig klar gegen die Energiewende gerichtet sind. Nina Scheer hatte sich um den SPD-Parteivorsitz beworben. Der 48-Jährigen wird von vielen Medien eine große Zukunft vorhergesagt. Ich habe in meinem Wahlkreis natürlich auch Einladungen vom Kreisbauernverband und da nehme ich auch an den Jahrestreffen am Kreisbauerntag teil, wenn es möglich ist, weil es einfach auch dazugehört, in den Austausch zu treten. Ihr Mitarbeiter Markus Kuhn führt durchs Paul-Löbe-Haus. Genau, jetzt fahren wir erstmal nach unten. Okay. So. Wo trifft man sich jetzt, um zu netzwerken, zu kungeln und sich Informationen auszutauschen? Mann, meinen Sie die Abgeordneten? Ja. Ach, die Abgeordneten, um wirklich zu netzwerken, treffen sie sich auf jeden Fall hier nicht, sondern schon eher extern. Also weil hier ja natürlich alles transparent ist. Also hier gibt es eine Kantine, gibt es Abgeordnetenrestaurants, aber da kann ja jeder auch sehen, mit wem man quasi zusammensitzt. Im Paul-Löbe-Haus werden in der Lobby Kuchen verteilt. Also offensichtlich hat hier die Stolleninnung das Bäckerhandwerk, lässt hier den Stollen verteilen. Also quasi auch eine Art Lobbyveranstaltung. Nebenan ist der Reichstag. In dessen Sitzungssälen beraten sich die Fraktionen. Sie müssen sich vorstellen, wenn 320 oder 330 im Raum sitzen, das ist ja wie so eine große germanische Heerschau. Und wenn da jemand überzeugend auftritt, hat es schon seine Wirkung. Und darum konnte ich auch manches durchbringen. Weil die anderen das Gefühl hatten, der glaubt das, der vertritt das, was er selber für richtig hält. Josef Göppel, Jahrgang 1950, saß lange für die CSU im Bundestag. Die Argumente waren in dem Fall von der bestimmten Teil der Agrarlobby sehr interessant. Die haben nämlich gesagt, wie schlimm es ist, wenn man das Bodenleben durcheinander bringt. Er lebt in Herrieden, einem fränkischen Dorf bei Ansbach, knapp 500 Kilometer von Berlin entfernt. Er erinnert sich an die Chemievertreter, die ihn von den Vorzügen ihres Breitbandherbizids Glyphosat überzeugen wollten. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, musste ich auch nachdenken und habe dann überlegt, Moment mal, also 6000 vor Christus haben wir begonnen zu pflügen. Und gepflügt haben wir eigentlich 6000 Jahre. Und das Glyphosat wird jetzt benutzt, um zu sagen, jetzt brauchen wir nicht mehr pflügen. Also werden die Regenwürmer nicht mehr gestört. Und gleichzeitig sparen wir Energie ein, weil der Traktor ja den Pflug nicht mehr ziehen muss. Da werden auch die Rebhühner nicht aufgescheucht. Ja, also man hatte das Gefühl, wer für die alte Form der Landwirtschaft ist, das ist ein ganz schlimmer Umweltvernichter. Das war schon geschickt eingefädelt. Letztlich ist aber das Verbot nicht durch unser Argumentieren gekommen, sondern durch den allgemeinen öffentlichen Druck. Und das ist mir noch wichtig. Die allgemeine öffentliche Stimmung ist wichtiger als das, was Abgeordnete mit Anträgen machen. Josef Göppel saß 15 Jahre im Deutschen Bundestag. Jetzt gehört er keinem Parlament mehr an und muss nicht mehr vorsichtig sein. So kam es mir vor, dass Verbandsvertreter zielsicher wussten, wer empfänglich ist für ihre Argumente. Und das hat man dann in den Ausschüssen auch gemerkt. Und da sehe ich die Kollegen vor mir, die von Verbandsvertretern gefüttert wurden. Man hat es sehr deutlich gespürt, wenn die die Argumente vorgetragen haben. Das waren dieselben Argumente, die man aus solchen Gesprächen mit den Verbandsvertretern kannte. Und die wurden nur immer verkleidet mit volkswirtschaftlichen Bezügen und Behauptungen. In Wirklichkeit standen aber die Interessen derer dahinter, die eben in diesen Verbänden aktiv waren. Seit vielen Jahren fordern Vereine wie Lobby Control und Abgeordnetenwatch ein verpflichtendes Lobbyregister wie in Irland, Slowenien, den USA, Kanada. Es sollte über Budget, Themen und Aufträge der Verbandsvertreter öffentlich Auskunft geben und Abgeordnete sollten klarmachen, mit welchen Interessensgruppen sie sich getroffen haben. Ich denke jetzt an den Besuch eines Vertreters von Coca-Cola, der nach der Entscheidung, die Mehrwegflaschen von Coca-Cola wegfallen zu lassen, dies begründet hat mit einer verringerten Verkehrsbelastung in Deutschland zum Beispiel. Der Grund, warum er kam, war eine Wortmeldung von mir in der öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses, wo ich dies kritisiert hatte. Also das zeigt, dass solche Verbandsvertreter sozusagen das, was in den Ausschüssen passiert, abscannen und dann aktiv werden. Die Verbandsvertreter sind ja schlau. Die größeren Verbände haben da immer jemanden dabei, der nur hinten im Eck sitzt und einen Notizblock hat. Und der registriert, welche Bemerkungen welche Abgeordnete machen. Und das sind dann die Einfallstore. Wenn einer erkennen lässt, dass ihn schon sehr überzeugend ist, da wird alles volkswirtschaftlich verbrämt und gemeinwohlorientiert formuliert. Ähnliche Erfahrungen hat auch Alexandra Gese gemacht. Die Grünpolitikerin sitzt im EU-Parlament und arbeitet an einem neuen Gesetz für Sicherheit und Verbraucherschutz im Internet. Sie können hier in Brüssel keine Veranstaltung zu digitalen Themen machen, ohne dass jemand von Google und Facebook im Raum sitzt. Also allein diesen Informationsvorsprung, den die haben, das kann man als zivilgesellschaftliche Organisation gar nicht wettmachen. Facebook hat einen Mitarbeiter, der sich nur um die Beziehung zu Abgeordneten des Europäischen Parlaments kümmert. Ausschließlich, der tut nichts anderes. Das heißt, die kommen ins Büro und die wissen ganz genau, was ich je in meinem Leben gesagt und geschrieben habe. Die sind sehr gut vorbereitet und erzählen mir eben natürlich auch genau das, wovon sie glauben, dass das bei mir ganz gut ankommen könnte. Alexandra Gese ist Schattenberichterstatterin für den Digital Service Act. Wenn die Europäische Kommission, also sozusagen die Regierung der EU, ein Gesetz vorgeschlagen hat, ernennt das EU-Parlament einen Berichterstatter oder eine Berichterstatterin, die das Gesetz ausarbeiten soll. Die anderen Fraktionen im EU-Parlament ernennen dann Schattenberichterstatter, die für diese Gesetze ihre Vorstellungen einbringen. Also die aktiv treffen Anfragen sind sehr viele Unternehmen, die auf diesen Plattformen unterwegs sind. Also so Reiseunternehmen, so bekannte Namen zum Beispiel, aber auch, was man vielleicht gar nicht so vermuten würde, Dating-Plattformen und dann natürlich die Vertreter der Großen in unterschiedlichen Formen, Google, Facebook und so weiter, waren selber persönlich da auf höchster Ebene und kommen immer wieder auch indirekt über Interessenverbände. Da gibt es ganz unterschiedliche Zusammenschlüsse hier in Brüssel, die sich dann so nennen wie jemand, der sich irgendwie für digitale Rechte einsetzt oder für den Fortschritt in Europa, haben oft sehr fantasievolle Namen. Aber wenn man dann genauer hinguckt, wer die eigentlich finanziert, dann sind natürlich oft, stehen oft die großen amerikanischen Plattformen dahinter. Wir bemühen uns sehr viel darum, auch Zivilgesellschaft zu treffen. Besonders wichtig ist die Frage, wer für die Beiträge der Nutzer haftet. Das Problem, dass sie sagen, naja, aber andererseits, wir sind ja kein Netzwerk eigentlich, wo sich Menschen so frei austauschen, sondern wir bieten nur einen ganz bestimmten Service an und sie wollen dieses Haftungsprivileg aufrechterhalten. Aber natürlich weiß man, dass tatsächlich es auch Kommunikation von terroristischen Organisationen auf Dating-Plattformen gegeben hat, eben weil diese unverdächtig sind. Bereits 1640 wurden Politiker im englischen House of Commons, also dem Parlament, in dessen Vorraum der Lobby von Bittstellern aufgesucht, die ihre Anliegen vortrugen. In dieser Hinsicht hat sich nicht viel geändert. Auch nicht in Straßburg, wo abwechselnd mit Brüssel das Europäische Parlament tagt. Also der Cheflobbyist von Google, der wirklich aus Washington hier war, ist auch jemand, der selbst politisch sehr aktiv gewesen ist, Staatssekretär für Handel gewesen. Das sind schon sehr hochkarätige Menschen. Man sieht, dass da sehr viel Geld investiert wird und genau das macht mir natürlich Sorge. Manchmal haben die ja auch fachliche Hintergründe, die man auch wissen muss. Was ich für extrem schwierig halte, ist, dass sie so unglaublich viel Geld in diese Lobbyarbeit investieren können. 1,5 Milliarden pro Jahr in der EU. Es ist so, dass viele ja denken, dass die großen Unternehmen die einzigen sind oder die Platzhirsche sind hier im Bereich Lobbyismus. Das ist eigentlich gar nicht so. Nils Herbst sitzt für die CDU im Europaparlament. Derzeit arbeitet er an einem Gesetzentwurf über die Fangquoten des Dorsches in der östlichen Ostsee. Ich glaube, dass die großen Nichtregierungsorganisationen, auch zum Beispiel im Bereich Umweltschutz, personell oftmals sogar stärker ausgestattet sind und auch hier finanziell auch durchaus einen großen Hintergrund haben und auch durchaus potent sind. Dieses Bild, dass es die armen NGOs gibt und die reichen Unternehmen und die reichen, keine Ahnung, Industrieverbände, das ist so auch nicht richtig. Diese NGOs, die haben schon eine hohe Durchschlagskraft im Bereich Lobbyismus. Heike Klüver, Professorin für Sozialwissenschaft an der Humboldt-Universität Berlin, hat zu Lobbyismus geforscht. Ja, also was wir finden, dass für die Einflussnahme von Interessengruppen auf Gesetzgebungsentscheidungen vor allen Dingen drei verschiedene Güter wichtig sind. Das eine sind Informationen, also Interessengruppen müssen Informationen bereitstellen. Das zweite ist natürlich auch Marktmacht. Wie viel Steuern zahlen sie und wie viel Arbeitsplätze vor allen Dingen kontrollieren sie auch in ihrem Sektor? Und das dritte ist die Möglichkeit, Wähler zu mobilisieren. Das sieht man gerade zum Beispiel bei Bauernverbänden etc., bei Umweltverbänden. Die Greenpeaceler und Naturschutzbundvertreter haben dabei einen anderen Stil. Wenn ich jetzt einen Vertreter, Vertreterin aus dem Verband, vom Umweltverband oder sonst wie habe, dann ist es natürlich so, dass sie vor allen Dingen erstmal sehr vehement sagen, was man alles falsch gemacht hat und dass das doch nicht geht. Und wenn ich auf der anderen Seite natürlich jemanden habe, beispielsweise von der Energielobby, dann tritt der natürlich ganz anders auf. Der hat sich super informiert, der hat im Zweifelsfall den gleichen Fußballverein, weil er auch das weiß. Der kennt jemanden aus dem Wahlkreis und redet erstmal gar nicht über Fachfragen, sondern einfach stellt er erstmal eine Verbindung zu dem Abgeordneten her. Und das nenne ich halt Wohlfühllobbyismus, weil das führt irgendwann zum Vertrauensaufbau. Und jemand, der einen erstmal, ich will nicht sagen beschimpft, aber doch erstmal die Leviten ein bisschen liest, das ist dann häufig natürlich nicht derjenige, mit dem man dann noch den Kontakt haben will. Es ist meine Erfahrung auch, dass die Abgesandten, zum Beispiel von Pharmakonzernen, oftmals, ich sag mal, angelernte Argumente vorbringen. Ich habe sogar erlebt, dass solche Leute dann durchblicken ließen, dass sie jetzt halt das vertreten müssen, aber im Grunde daheim in ihrer Familie die Frau eine ganz andere Meinung hat und so weiter. Sehr geehrter, unsere große Berlin-Party Tag Google steht im Jahr 2020 unter einem besonderen Motto, dem goldenen Berlin der 1920er Jahre. Eine exklusive Einladung an Mitglieder des Deutschen Bundestags von Google. Und dann auch in parlamentarischen Abenden, die in der Regel mit schönen Essen kombiniert waren. Und das läuft dann eben so. Es sind 25, 30 Abgeordnete da und Verbandsvertreter referieren, während die Abgeordneten Suppe und Hauptgang und Nachspeise genießen. This is the hand. The hand that takes. Einladung zum parlamentarischen Abend. 18.30 Uhr, Hotel Adlon. Chemie im Dialog. Begrüßung Hans von Bühlen, Präsident des Verbandes der chemischen Industrie. Ansprache Armin Laschet, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen. 20.30 Uhr, Get-Together und Buffet. Die Bitte an den Verband der chemischen Industrie, an ihrem parlamentarischen Abend teilnehmen zu dürfen, wurde abgelehnt. Presse habe ich da nie gesehen. Das ist gegenüber dem Reichstag, meistens in der parlamentarischen Vertretung. In diesen Räumen finden diese Dinge statt, jeden Abend. Im Erdgeschoss der parlamentarischen Vertretung ist eine Tafel, wo jeden Tag draufsteht, welcher Abgeordnete zu welchem Thema einlädt. Man braucht nämlich schon immer einen Abgeordneten, der einlädt. Es gibt immer mal wieder so parlamentarische Frühstücke oder auch Einladungen zu parlamentarischen Abenden. Ich handhabe das persönlich in letzter Zeit oder in den letzten Jahren eigentlich eher restriktiv, aber einfach aus Zeitgründen. Man muss natürlich sehen, dass man möglichst immer im Austausch mit allen Interessensgruppen ist, die irgendwo sachdienliche Informationen liefern für ein Gesetzgebungsverfahren. Ich nenne auch das Wohlfühllobbyismus, weil alleine, wenn man 15, 20 Stunden in der Woche mit diesen Leuten spricht, sehr einseitig und eben nicht im Wahlkreis mit dem normalen Menschen, den die Gesetze ja auch betreffen, dann kriegt man egal wie gut man fachlich drin ist, kriegt man natürlich eine einseitige Prägung. Und da ist kein Abgeordneter vor gefeit. Also wer glaubt, dass er sozusagen nicht beeinflussbar ist, der lügt. Von 6 Verbänden in Berlin antwortet keiner, beziehungsweise 2 nur ausweichend auf die Interviewanfrage. Axel Finkenwirth, der Pressesprecher vom Bauernverband, ruft wenigstens gleich zurück. Er kenne das schon. Beim Thema Lobbyismus hätten die Journalisten das Fazit im Kopf schon vorformuliert. Finkenwirth war früher beim Bayerischen Rundfunk. Wir haben Mitglieder und deren Meinung sammeln wir erst einmal ein. Sagt Andreas Wieck, Pressesprecher von der Genossenschaft der Energieversorger. Wie können wir dann eben aus dem, was wir von den Genossenschaften hören, wir dann eben konkrete Positionen und Forderungen aufschreiben, die wir dann mit der Politik besprechen? Es klingt jetzt leider sehr langweilig, was ich Ihnen die ganze Zeit sage, aber es gibt natürlich grundsätzlich 2 Richtungen, in denen man mit Gesprächen geht. Das eine sind natürlich die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Mit denen reden wir dann natürlich konkret darüber, was wir aus den Regionen hören. Das zweite sind die Gespräche mit dem zuständigen Ministerium. Politik wird auch auf Veranstaltungen von Organisationen gemacht. In einem riesigen Saal hören sich die Vertreter, zu 90% Männer, vom Kompetenznetzwerk Nachhaltige Mobilität, Genossenschaftsverband Weser-Ems und Bürgerenergie Thüringen lange Reden an. Der Wärme, die produziert wird, kann man als Eigensprung einsetzen. Und noch mehr Reden. Wenn Sie sich anschauen, wie viele Gaskraftwerke wir bereits haben. Zu diesem Kongress ist auch der Pressesprecher von Fridays for Future eingeladen. Quang Pasch darf 2 kurze Statements abgeben. Also als Lobbygruppe wurde ich persönlich noch nie bezeichnet, aber wenn man das so sieht, dass wir mit denen im Diskurs sind und auch die politischen Maßnahmen natürlich mitbestimmen, dann würde ich schon sagen, dass wir eine Lobbygruppe sind. Und ja, sie kommen auf uns zu, weil sie ganz klar sehen, es geht um die Wahl. Viele wichtige Entscheidungen fallen ohnehin in Brüssel. In keiner Stadt außer Washington gibt es mehr Lobbyisten. Im Restaurant London am Luxemburger Platz, gleich neben dem EU-Parlament, sitzt Frank Schwalber-Hoth. Wenn man hier in Brüssel jünger als 30, 35 ist und Kontakte knüpfen will, dann kommt man am Donnerstag zum Platz Luxemburg, direkt vor dem Europäischen Parlament. Und da, wenn es tolles Wetter ist, ist der halbe Platz gesperrt für den Autoverkehr. Und über 3000 Leute bis 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts diskutieren, flirten und tanzen. Er ist Mitbegründer der Grünen, ehemaliger Greenpeace-Lobbyist, seit 35 Jahren Netzwerker in Brüssel. Obwohl die Grünen jetzt schon 40 Jahre alt sind, will ich immer noch die Welt verändern. Und habe entdeckt, dass man die Welt nicht verändern kann alleine. Und es ist sehr, sehr schwer. Und darum bin ich hier in Brüssel zu einem Netzwerker geworden. Schwalber-Hoth veranstaltet Netzwerktreffen und gibt jährlich ein Adressbuch mit den wichtigsten Brüsseler Kontakten heraus, den sogenannten Stakeholders. Sein Geld verdient er damit, dass er Politiker coacht. In den USA ist es so, gibt es so strikte Regeln, aber Geld muss auch immer rüberfließen, wenn ein Abgeordneter sich in irgendeiner Weise verhält oder verhalten soll. Berlin hat jetzt einige Lobbyregeln, aber grundsätzlich hat Lobbying eine sehr, sehr schlechte Reputation. Brüssel tickt ganz, ganz anders. Warum? Wir haben hier mehr als 2 Dutzend Staaten, die selbst innerhalb der Staaten noch große Unterschiede haben. Und wenn jetzt ein Gesetzesvorschlag kommt ist es unmöglich für die Beamten, die entscheiden, für die Abgeordneten darüber entscheiden müssen, zu wissen, was bedeutet das für Lappland oder für Südportugal oder für die griechischen Inseln. Das heißt, hier in Brüssel gehört Konsultation dazu. Das heißt, schon im ganz, ganz frühen Stadium, wenn sich sowas rauskristallisiert für ein neues Gesetz, werden die Stakeholders, die davon betroffen sind oder sein könnten, gebeten, ihren Senf dazu zu geben. Einer davon ist Pascal Kerneis vom European Service Forum, which is a lobby organization in Brussels defending the interest of all the European services sectors in the specific area of international trade in services. Wir vertreten die europäischen Dienstleistungsunternehmen, wenn es um internationale Handelsabkommen geht. Also Banken, Versicherungen, Architekten, Anwälte, Ärzte, IT- und Telekomunternehmen, Bau-, Umwelt- und Transportunternehmen, Bildung, Ton- und Filmproduzenten. The transport services and logistics, so shipping, airlines, road transport. Wir vertreten 75% des Bruttosozialprodukts der Europäischen Union. So it's really a large part. I mean, as we used to say that services is about 75% of the EU GDP. Mitglied bei diesem Verband der europäischen Dienstleister sind unter anderem die Telefongesellschaften. Ein einzelnes Unternehmen alleine wird nie so eine Richtlinie verändern können, sondern das muss man eben halt in Verbindung mit anderen machen. Till Kupfer ist Lobbyist für ein Telekomunternehmen. Im Zuge der Finanzkrise hatte sich die Kommission auch zu Recht sicherlich überlegt, wie man gewährleisten kann, dass, wenn es nochmal zu einem großen Krach kommt, dass dann die Pensionen und Altersversorgungen gesichert sind. Und deswegen wurde eben halt eine sogenannte Solvency-II-Regulierung ausgearbeitet. Die vorsah, dass Unternehmen, vor allen Dingen eben aus der Versicherungsbranche, größere Rücklagen bilden sollten. Aber man hatte sich dann also eben auch überlegt, dass auch auf die betriebliche Altersversorgung anwenden soll. Und das hat dann zu großem Widerstand geführt bei den Unternehmen, die diese Versorgung bereitstellen. Und auch bei den Ländern, wo es solche Modelle gibt. Und da hat man sich dann koordiniert. Was heißt also, was haben die Unternehmen sich koordiniert, grenzüberschreitend, wie man eben halt Argumente entwickeln kann, um dagegen opponieren zu können. Was sprach gegen diese höhere? Das Problem war, dass halt die Unternehmen, die wollen ja auch investieren. Und wenn sie eben höhere Rücklagen bilden müssen, dann ist dieses Geld nicht frei für Investitionen. Oder sie müssten die Beiträge erhöhen für die Arbeitnehmer, für diese Pensionen. Oder es müssten die Auszahlungen gesenkt werden. Sprich, das heißt, also es war also auch im Interesse der Arbeitnehmer nicht sinnvoll. Und deswegen haben sich auch die Gewerkschaften mit an dieser Kampagne beteiligt. Das hat dann auch funktioniert. Also die Kommission hat dann letztendlich diesen Vorschlag wieder zurückgenommen. So eine Kampagne dauert? Das ging schon ein paar Jahre. Also ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, es waren 2 Jahre oder 3. Dann kommt um 9 Uhr der Industrievertreter, um 9.30 Uhr der Greenpeacer, um 10 Uhr der Vertreter der Kirchen, um 10.30 Uhr ein Gewerkschafter. Und ich bin jetzt 35 Jahre hier. Und mich beeindruckt es, wie professionell dann die Abgeordneten damit umgehen. In der Regel wie ein Wissenschaftler. Du hast unterschiedliche Positionen vor dir, du gleichst es ab und triffst dann deine Entscheidung. What we are looking from the outside is to try to persuade the European negotiators that when they talk to the others, they try to open up the market for our companies. Wir wollen, dass unsere Unternehmen auf anderen Märkten auf gleiche Weise behandelt werden wie die Einheimischen. Dazu treffen wir die Beamten der Europäischen Kommission, die Verhandlungsführer bei Handelsabkommen und die Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Gestern haben wir uns mit von der Leyen und 2 Kommissaren getroffen und am Nachmittag mit einem wichtigen Think Tank in Brüssel. No. But this is my job. We try to make them understand. Nein, sie hören nicht immer zu, aber das ist mein Job. Die Vertreter der EU hören auf die Wirtschaft, aber zunehmend mehr auf die Zivilgesellschaft im Ganzen. They will also and more listen to civil society at large. Ein Insider erzählt. Allerdings nur bei ausgeschaltetem Gerät. Wie man sich einem Politiker am besten hinbiegt? Du lädst ihn zu einer hochkarätigen Konferenz ein. Da darf er oder sie, die bisher mit dem katholischen Landfrauenverband und dem Ortsverein einer Gewerkschaft zusammensaß, neben Wirtschaftsbossen eine Rede halten. Plötzlich gehört er zu den Großen. Das wirkt. Es gibt eine Faszination der Wirtschaftsmacht. Es gab Kollegen, die aus einfachen Berufen kamen. Ich sag mal Normalbevölkerung. Die dann aber im Mandat waren und fasziniert waren von den Leuten der Siemens-Chefetage, des BDI, Mercedes oder... Manchmal kam mir das vor, als ob sie mitgewachsen wären mit der Bedeutung ihrer Gesprächspartner, wenn sie da beim parlamentarischen Abend oder so waren. Gerhard Schröder. Ja, vielleicht auch. Und aus dieser Faszination der Wirtschaftsmacht heraus wurden das zum Teil glühende Verfechter dieser Interessen, die eigentlich soziologisch ihre Interessen gar nicht gewesen wären. Bei Till Kupfer, der seit Jahrzehnten in Brüssel lebt, stehen jede Menge Werbegeschenktassen, zum Beispiel vom Land Niedersachsen oder Greenpeace, im Küchenschrank. Wenn jetzt so ein Lobbyist so einen Kontakt aufbaut, also da kommt jetzt irgendwie ein neuer Abgeordneter, kennt jetzt den Betrieb noch nicht so, ja, und er wird jetzt so die Fittiche von euch Lobbyisten genommen, ist er euch dann nicht irgendwann mal verpflichtet, wenn ihr ihm jetzt so mit Informationen gefüttert habt und jetzt, lieber Bruno, jetzt ist Zahltag? Um Gottes Willen. Also so läuft es eigentlich nicht. Es geht eigentlich darum, also wir haben jetzt zum Beispiel ein neues Parlament gehabt letztes Jahr und da guckt man dann erstmal, wer ist da wiedergewählt worden. Dann weiß man, okay, da hat man die Kontakte schon da und die gehen dann vielleicht auch wieder in dieselben Ausschüsse. Und dann guckt man, wer ist neu reingewählt worden und wer interessiert sich unter Umständen für deine Themen. Und da schreibt man dann an und bittet um einen Termin, um einfach ein Vorstellungsgespräch zu führen, damit man auch wahrgenommen wird. Und dann weiß auch der Abgeordnete oder die Abgeordnete natürlich, mit wem sie in Kontakt treten kann. Weil oft ist auch das Interesse ja auch auf Seiten der Abgeordneten zu hören, was die verschiedenen Interessengruppen an Positionen haben. Weil sie selber können ja nicht allein im Elfenbeinturm entscheiden oder sich ausmalen, was jetzt der richtige Weg ist. In Brüssel gibt es rund 1700 sogenannte Stakeholders, die Einfluss nehmen auf die Gesetzgebung der EU. Das sind 90 Thinktanks, 50 Gewerkschaften, 350 NGOs, 350 Rechtsanwaltskanzleien, ebenso viele Berater und 850 Verbände mit Abkürzungen wie aus einer Buchstabennudelsuppe. ECLA. The European Lift Component Association, also Gesellschaft der europäischen Fahrstuhlkomponenten. Außerdem der Verband der Landschaftsarchitekten, die Parfümproduzenten, der Verband Hersteller für Ergänzungsstoffe für Tiernahrung, die Foodware-Industrie, die Feuerwehrleute, die Pelzzüchter und natürlich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Man muss ja auch eine gewisse Vertrauensbasis entwickeln mit den Menschen, mit denen man zu tun hat. Das ist etwas, was sich idealerweise über mehrere Jahre entwickelt. Und die Lobbyarbeit muss auch konstruktiv sein. Man muss gute Argumente bringen, warum einem das Anliegen wichtig ist und warum es eher in die Richtung gehen sollte und nicht in die andere. Die Verbände, die es hier gibt, die Firmen, die Consultingfirmen, die NGOs, laden regelmäßig ein. Nicht wie in Berlin zu Kamingesprächen, sondern zu einer Präsentation. Am Anfang gibt es einen Welcome-Drink, am Schluss einen Networking-Drink und dann werden Sachen besprochen. Auch wenn man nichts Konkretes vorzuschlagen hat. Und insofern hat man beim Empfang hier hunderte von Menschen, die einfach nur sich begrüßen, irgendwelche kurzen Neuigkeiten austauschen, aber nicht direkt Lobbying betreiben. In Deutschland recherchiert die Nichtregierungsorganisation Lobby Control das Treiben der Interessensvertreter und der Politiker, die sich von der Brauereilobby gern zum Botschafter des Bieres ausrufen lassen oder einen sehr gut bezahlten Vortrag auf einer Veranstaltung halten. Videochat mit Timo Lange von Lobby Control während der Corona-Ausgangssperre. Das ist also ein Problem auf europäischer Ebene, dass man hier eben mit dem Rat ein Gremium hat, wo die Mitgliedstaaten ihre Interessen vertreten und der Rat insgesamt aber inzwischen auch im Vergleich zu den anderen EU-Institutionen, also Kommission, Parlament, recht intransparent ist. Europäische Politik wird in drei Institutionen gemacht. Im Europäischen Rat verhandeln die Regierungschefs der Mitgliedstaaten. Hinter verschlossenen Türen werden Koalitionen und Kompromisse verabredet. Die Europäische Kommission ist die Exekutive, also die EU-Regierung. Hier werden die Gesetze formuliert. Im EU-Parlament sitzen die gewählten Abgeordneten und stimmen dann darüber ab. Sodass die Bürgerinnen und Bürger oft gar nicht so genau wissen, was machen ihre eigenen Regierungen eigentlich dort. Und gleichzeitig klar ist, naja, die nationalen Regierungen setzen sich dafür die nationalen Wirtschaftsinteressen oft sehr einseitig ein. Die Bundesregierung ist da auch auffällig gewesen bei der Autoindustrie, dort immer wieder strengere Grenzwerte, Abgasregeln zu verzögern und zu verwässern. Und die Autoindustrie ist natürlich auch so ein Beispiel für einfach eine sehr natürlich wichtige Schlüsselindustrie für Deutschland, aber gleichzeitig auch einen hohen Grad an Verflechtung mit der Politik. Also wenn man sich anguckt, wer sind die Lobbyisten, dann hat man einen sehr hohen Anteil an ehemaligen politischen Funktionsträgern. Also das wäre jetzt bei Daimler, ist das zum Beispiel Eckart von Kleden. Der war im Kanzleramt Staatsminister, enger Vertrauter der Bundeskanzlerin. Bei VW Thomas Steg, ehemaliger stellvertretender Regierungssprecher, auch sehr gut vernetzt, sowohl in der SPD als auch in der CDU. Das Hauptstadtbüro von VW leitet Michael Jansen, ehemaliger Büroleiter von Angela Merkel. Und sehr bekannt ist natürlich auch Herr Wissmann, der ehemalige Vorsitzende des Verbandes der Automobilindustrie, der eben auch Verkehrsminister war und mit Frau Merkel sozusagen in einer Regierung auch saß. Und jetzt ist es die Vorsitzende Hildegard Müller, ebenfalls eine langjährige Weggefährtin von Angela Merkel. Im deutschen Umweltministerium ist ein ehemaliger Präsident des Naturschutzbundes Staatssekretär. Ein Funktionär der deutschen Umwelthilfe ist Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Politiker wechseln in Scharen zu Lobbygruppen und Verbänden. Es gibt natürlich Lebensläufe, wo die Betreffenden dann in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Das sind solche Leute vor allem, die kein festes berufliches Fundament haben. Und das sehe ich schon als Problem. Zum Beispiel der Spruch jetzt aktuell von Markus Söder bezogen auf die CSU. Die CSU muss jünger und weiblicher werden. Also jünger. Da kommen Leute in die Parlamente, die noch kaum ihr Studium abgeschlossen haben. Und das meine ich mit dem fehlenden beruflichen Fundament. Die erste Lesung berät Unternehmen, aber auch Verbände in der politischen Kommunikation. Geschäftsführer Christian Wenning. Das bedeutet, wir beobachten Gesetzgebung, geben taktisch-strategischen Input. Wir versprechen aber, dass sie gehört werden, als wären sie Teil des Prozesses, der sie legitimerweise auch sind als Betroffene. Besonders bei neuen Geschäftsideen gibt es oft noch gar keine gesetzlichen Regelungen. Vieles ist möglich, aber es gibt Unsicherheiten, angefangen von den Abrechnungsmethoden, wie Bauingenieure digitale Hilfsmittel abrechnen können. Das ist eine riesen Baustelle, was für ein Unternehmen, der diese Lösungen anbietet, schlichtweg eine Existenzfrage ist. Silvia Kalmar ist Politikberaterin bei Erste Lesung. Unsere Arbeit setzt natürlich dort an, wo das Gesetz nicht geschrieben ist und schon gar nicht vorgeschlagen, sondern wir gehen eben nicht sofort zu der Staatssekretärin in Finnland oder wo auch immer, sondern dort, wo die Ratspräsidentschaft liegt. Das heißt, man hat Referentinnen und Referenten, die an Vorschlägen arbeiten, die muss man ausfindig machen. Es gibt ja dieses historische Beispiel, dass ein Politiker sich mit den CEOs, mit den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern zusammensetzt und sagt, wie machen wir etwas? Das heißt, dass wirklich dieser Wirtschaftspolitikdialog als erstes stattfindet, das ist natürlich der Idealzustand. Und das predigen wir eigentlich auch immer, dass man sagt, setzt euch zusammen, kreiert eine Stimmung, wo Gesetzgeber und Unternehmer sich auf eine Sache einigen können, wo man sagt, das Ziel müsste sein XYZ. Und dann formuliert man das mal, das wäre der Idealzustand. Ganz am Ende kommt der Staatssekretär, wenn es dann zum Beispiel geht, Koalitionsverhandlungen, da erlebt man das häufig, wenn dann drei Leute zusammensitzen, Viele haben lobbyiert für viele Ziele und auf einmal wird es auf 3 runtergeschrumpft und alles andere ist einfach unter den Tisch gefallen. Also das passiert natürlich im realen Leben ständig. Allerdings im Koalitionsverhandlungen ist es schon sehr hart, wie da manchmal was wegrasiert wird. In Berlin gibt es bisher kein Transparenzregister, in dem Lobbyisten ihre Tätigkeit und Abgeordnete ihre Kontakte öffentlich machen müssen wie in Brüssel. Doch seitdem der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor mit seiner Lobbytätigkeit in die Schlagzeilen geraten ist, wird sich das vielleicht ändern. Schwalber-Hoth hält die Brüsseler für viel gefeiter vor Einflussnahme als die Berliner Politik. In Berlin gibt es Fälle, dass Lobbyisten in Ministerien zu finden waren und dort Gesetze mitgeschrieben haben. Die Bundesregierung gab auf eine kleine Anfrage 2006 an, dass rund 100 Personen von Verbänden und Unternehmen in Bundesministerien tätig waren und an Formulierungen von Gesetzen beteiligt waren. In Brüssel sieht das anders aus. In Brüssel werden Gesetze geschrieben in der Kommission. Und da gibt es keine Möglichkeit, dass man jetzt für einige Jahre den Vertreter eines Verbandes oder einer Firma in die Kommission schickt, damit er das macht. Die Organisation Lobby Plug hat allerdings mehrere Fälle gefunden, in denen beispielsweise Änderungsvorschläge von Amazon oder eBay in den Gesetzestext übernommen wurden. Überraschenderweise scheint der Einfluss der Lobbyisten in Europa, wenn auch nicht gering, dann doch zumindest gerecht verteilt. Für Europa kann ich Ihnen auf jeden Fall sagen, da haben wir eigentlich gefunden, dass wir das eben nicht sehen können, dass sich manche Interessen dauerhaft besser durchsetzen können als andere. Ja, ich habe zum Beispiel ein Buch darüber geschrieben. Heike Klüver, Interessensvertretung in der Europäischen Union. Und im Zuge dieser 56 Gesetzgebungsvorhaben, die auch eine Fülle von verschiedenen Politikfeldern umfassen, habe ich keinen systematischen Unterschied gefunden zwischen der Einflussnahme von beispielsweise NGOs und Wirtschaftsinteressen. Das sieht das Corporate Europe Observatory deutlich kritischer. In Brüssel tagt der sogenannte European Roundtable of Industrialists. Darin sind die 50 größten europäischen Unternehmen vertreten, unter anderem Volvo, L'Oreal, Nestle, BASF, Siemens, Shell und Renault. Sie treffen sich, der lobbykritischen NGO zufolge, regelmäßig mit EU-Kommissaren und hätten bis ins Detail die politische Richtlinie für die Liberalisierung in Bereichen wie Gas, Strom, Postdienste und Beförderung vorgegeben, die dann im Lissabon-Vertrag übernommen wurden. Die Leute wissen nicht davon, wie sie beschissen werden und wie es abläuft. Sie haben eine Ahnung, deswegen distanzieren sie sich auch immer mehr von Parteien. Das muss man ja eindeutig sagen. Aber wenn sie wissen würden, wie es wirklich abläuft, wäre die Situation noch ganz anders. Es gibt jetzt Gesellschaften und Staaten, wo es keinen Lobbyismus gibt. Nordkorea, China. Mir ist da eine Gesellschaft lieber, die den Zugang zu den Entscheidungsträgern ermöglicht, als eine, die das vollkommen unmöglich macht. Derweil wird im EU-Parlament über die Fangquoten für Dorsch in der östlichen Ostsee verhandelt und ein paar Türen weiter über Verbraucherschutz auf Internetplattformen. Und vor dem Gebäude, vor der Lobby also, demonstriert Fridays for Future. Die Lobby. Im Vorraum der Macht. Feature von Lorenz Schröter. Es sprachen Barbara Philipp und Nico Holonitsch. Ton Martin Eichberg. Regie der Autor. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.